1. Für den Musikmeister, ein Lied der Sonkorix, das nach der Weise für ho Stimmen vortragen werden soll. 2. Gott ist an sehr zuflucht und an sehr stark, die er sich in Zeiten der Bedrängnis als ein Überraus bewahrt Hilfe wiesen hat. 3. Die Schaub im Feinden wo kein Furcht, selbst wenn die Erde sich verranden werden die Berge mitten in das Meer stürzten. 4. Auch wenn die Meers wogen toben und schaumen und die Berge durch deren ungestem Erbeben, ist Yahweh der Herrscherin bei uns und der Gott Jacobs an sehr Berg. 5. Es gibt einen Strom, dessen Arm die Stadt Gott zu freuen, welch die heilige Wohnung des Höchsten darstellt. 6. Gott befindet sich in ihrer Mitte, weshalb es ihr nicht wanken wird, a word er bereits beim Anbruch des Morgens zu Hilfe kommen. 7. Volke tobten und Konigreis gerieten ins Wanken, doch als er sein Stimm erschallen ließ, schmolz die Erde vor seiner Macht dahin. 8. Yahweh der Herrscherin ist mit uns, und der Gott Jacobs dient uns als ein sicher Festung. 9. Kommt und seht euch die Taten Yahwehsen, der auf der Erde ein solches Entsetzen verbreitet hat, sein Macht zu sagen. 10. Er bereitet den Kriegen bis und das in der Welt ein End, in dem Bogen zerbricht, Spears erschlagt und Kriegswagen im Feuer verbrennt. 11. Last AB von Urem Tun und erkennt, das ICH Gott bin, ICH bin erhaben über all Volke und Herrsch über die gesamte Erde. 12. Yahweh der Herrscherin steht an sein Seat, und der Gott Jacobs ist an sein Schützenberg.